Erster ein König wird in Zukunft gerecht herrschen. Auch die Anführer werden richtig handeln. Zweiter jeder wird wie ein Schutz vor Wind und Sturm sein. Er wird wie Wasser in der Trockenheit sein. Er wird wie Schatten von einem großen Felsen sein. Dritter die Augen der Sehenden werden klar sehen. Die Ohren der Hörenden werden gut zuhören. Vierte Menschen, die schnell handeln, werden klug denken lernen. Menschen, die stottern, werden klar sprechen. Fünfter Mann wird schlechte Menschen nicht mehr edel nennen. Man wird böse Menschen nicht mehr vornehm heißen. Sechster ein schlechter Mensch redet Böses. Er plant auch Böses und tut schlechte Dinge. Er spricht schlecht über Jahwe. Er gibt Hungrigen kein Essen und Durstigen kein Wasser. Siebter die Pläne eines bösen Menschen sind schlecht. Er denkt sich Tricks aus. Damit will er arme Menschen betrügen. Er tut das, auch wenn der Arme recht hat. Achter aber ein guter Mensch denkt an Gutes. Er bleibt bei dem, was gut ist. Neunter ihr Frauen, die ihr sicher seid, hört meine Stimme. Ihr Frauen, die ihr keine Sorgen habt, hört, was ich sage. Zehnter in etwas mehr als einem Jahr werdet ihr unruhig sein, ihr Sorglosen. Die Weinlese ist vorbei. Es wird keine Obsternte mehr geben. Elfter habt Angst, ihr sicheren Frauen. Macht euch Sorgen, ihr sorglosen Frauen. Zieht eure Kleider aus. Zieht stattdessen Trauerkleidung an. Zwölfter die Menschen werden sich auf die Brust schlagen. Sie werden um die guten Felder weinen. Sie werden um die fruchtbaren Weinstöcke weinen. Dreizehnter sie werden um die Felder meines Volkes weinen. Dort wachsen jetzt Dornen und Büsche. Sie werden um alle schönen Häuser weinen. Sie werden um die fröhliche Stadt weinen. Vierzehnter die großen Häuser sind leer. Der Lärm in der Stadt ist weg. Offel und Warte werden für immer Höhlen sein. Wildesel werden dort leben. Herden werden dort grasen. Fünfzehnter das wird so sein, bis Gott seinen Geist sendet. Dann wird die Wüste zu einem Garten. Der Garten wird wie ein Wald sein. Sechzehnter in der Wüste wird es dann richtig zugehen. Im Garten wird es gerecht sein. Siebzehnter wenn es gerecht ist, gibt es Frieden. Wenn es gerecht ist, gibt es Ruhe und Sicherheit für immer. Achtzehnter mein Volk wird in Frieden leben. Sie werden sicher wohnen. Sie werden an sicheren Orten ruhen. Neunzehnter aber es wird hageln. Der Wald wird fallen. Die Stadt wird tief sinken. Zwanzigster glücklich seid ihr, die ihr überall am Wasser sät. Ihr lasst eure Rinder und Esel frei laufen.